Hör zu und sprich nach. Hallo, ich bin Anna und das ist Benno. Und wer bist du? Ich bin Graziella. Wie bitte? Wie heißt du? Ich heiße Grazia. Nanu, toll. Grazia, ciao. Das ist meine Schwester. Deine Schwester? Ja, sie ist schon 16.